Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das Ende steht vor der Tür oder geht vor die Hunde. Es wird bitter, ich sag es dir. Es geht bergab, Schritt für Schritt. Monoton, machst du bei dieser Scheiße mit? Das ganze Land faszistanisiert und niemand, den das stört. Proteste bleiben ungehört. Die einen beten zum Propheten und in Israel schießt man auf Kinder mit Raketen. Wir sind Sklaven des Systems, das uns in Ketten legt. Steh auf und mach das Maul auf und befrei dich, du wirst sehen. Leben wir auch in Europa, wir haben es in der Hand. Wir brauchen uns nicht zu schämen für unser Vaterland. Sind wir doch selber schuld? Wir sind nicht tolerant genug für kriminelle Ausbeutung, für den Asylbetrug. Ich frag mich, wie's dir dabei so geht. Wer reißt der Faden der Geduld? Du erträgst im Aufbruch des Regimes und ständig sollst du dich schämen für die auffällige Schuld. Wir sind Sklaven des Systems, das uns in Ketten legt. Steh auf und mach das Maul auf und befrei dich, du wirst sehen. Leben wir auch in Europa, wir haben es in der Hand. Wir brauchen uns nicht zu schämen für unser Vaterland. Zu schieben!